Dieses Hörspiel präsentiert euch justblizzard.eu. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Sehe es auf meiner Stromrechnung. Vieles, was einst war, ist verloren, da alle gegangen sind, die sich erinnern könnten. Alles begann mit dem Schmieden des legendären Schwertes Löwenzahn vor langer Zeit. Es war nichts weiter als eine Laune der alten Götter. Yogg-Saron wollte es als Zahnstocher benutzen, während Zetun es zum Stutzen seiner Augenlider einsetzen wollte. Doch das Schwert selbst wehrte sich gegen sein Schicksal. Au, mein Augenlid! Verdammte Scheiße, verdammte! Und so warfen sie das Schwert ins Meer. Generationen kamen und gingen. Königreiche wurden errichtet und zerfielen zu Staub, bis das Schicksal es den Händen eines Helden anvertraute. Ein Krieger erfüllt mit den Tugenden von Mut, Bescheidenheit und Disziplin. Ein Streiter für das Gute, dessen Geist so scharf ist wie die Klinge des Schwertes. Ja, genau, das bin ich. Doch bis das passiert, trägt Horst Aschenbecher das Schwert Löwenzahn. Und beiden steht noch eine große Aufgabe bevor. Azeroth war seit jeher vom Krieg zerrissen. Auf jede Auseinandersetzung folgte die nächste. Welche Mächte es in diesem Universum auch geben mag, keine davon hält ihre Hand schützend über diese kleine Welt. In diesen Zeiten der Unruhe und des Tumults wurde eine Gilde gegründet. Eine Gilde, die sich von den anderen unterschied, die nicht mit Gamer-Kiddies überquoll. Es war eine Gilde wahrer Helden. Die Armee der pinken Gnome. Doch in dieser Geschichte soll es um Ellie Mania gehen, die... Runter von meinem Stuhl, Bitch. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Du bist gleich voller Steinsalz, wenn du deinen schmalen Elfenarsch nicht von meinem Sitz schwingst. Ich glaube, es hakt. Kaum hat man mal einen Kurzurlaub von 4 Jahren, da wird man von der Praktikantin ersetzt. Praktikantin? Ich bin die Königin der... Leute, die mir meinen Kaffee holen. Und jetzt mach hin, Perle, 2 Stück Zucker, heiß, pronto. Aber... Die Aufzeichnungen sind in Quenya geschrieben. Okay, dann wie immer, Storyteller-Freestyle. Nach dem letzten Abenteuer der Gruppe ist einige Zeit vergangen. Während unsere Helden immer noch in Magtiridons Kammer feststecken und Level 60 nicht überschritten haben, hat die Welt sich geändert und... Das habe ich echt nicht nötig. Ich habe versucht, professionell zu sein. Und jeder weiß doch, dass diese Welt hier ein dreister Tolkien-Rip-Off ist. Wenn man es genau nimmt, ist es eher ein Warhammer-Rip-Off. Blizzard war da noch nie besonders dezent mit den Parallelen. Ich gehe. Wenn ihr mich entschuldigt, die grauen Anfurten rufen mich und mein Volk. Graue Anfurten. Schicker Name für ein Altersheim. Gott, das Ende naht, wir liegt am letzten Tag in seinem Heldengrab. Doch Horst sterbt im Judge im Kampf um Hogge. Wer zieht diesmal den Kürzeren? Lernt Dimitri dieses Mal die große Liebe kennen? Was wird das Uschi, Ronnys Hammer und Cliffs Dagger? Sollte Pansky singen, gibt's dann endlich wieder was zu meckern? Wieso stehen Arthas und Illidan an ihrer Seite? Und kocht Miraculi, suchen Feinde dann das Weite? Elemania, bam! So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Und so kehren wir zurück in die Outlands, tief unter die Erde, in die Kammer von Magteridon, wo Horst, Ronny, Dimitri, Uschi, Heidi, Miracoli, Siegfried und Roy, aber auch Arthas und Illidan seit einiger Zeit Trübsal blasen. Ah, Barlo, schön, dass du dich auch mal wieder blicken lässt. Setz dich, nimm dir einen Keks. Du Arsch, wo zum Teufel warst du? Also, das kann ich erklären. Also. Ich musste 4 Tage mit dieser notgeilen Ratte in einem Raum verbringen, während Illidan und Arthas sich die ganze Zeit auch noch streiten. Heidi bekommt hier unten bei ihrem Anbieter kein Netz und Ronny poliert die ganze Zeit seinen Hammer. Und sie meint nicht seine Waffe. Schnauze, du Buchstütze. Miracoli hat bei einem Pokerspiel gegen Arthas seine Stimme verloren. Ach, was soll's. Es gibt Schlimmeres im Leben. Stellt euch vor, wir müssten alle Ion spielen. Und Löwenzahn erzählt die ganze Zeit flache Witze aus seiner Stand-up-Comedy-Nummer. Kennst du doch. Schwertscheiden. Kennst du? Kennst du? Ja, kennst du. Ruhe da hinten. Und weißt du überhaupt, wie es hier stinkt? Naja, der Kadaver von Magteridon riecht bestimmt. Das ist Horst. Der riecht, als hätte er sich seit 4 Jahren nicht gewaschen. Das erklärt, warum er da hinten in der Ecke steht. Hallo! Die Uschi hat übrigens ihre Tage! Ach. Wenn Siegfried und Roy nicht die Magterion-Sandwiches gemacht hätten, wären wir hier drin verhungert. Kann Heidi nicht Brot und Wasser zaubern? Nur Zimtschnecken und Cola. Und das macht dick. Also was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Bleib hier. Ich geh mal unserem schwulen Pärchen Bescheid sagen. Sehen's, eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft in ihrem Fall ist keine einfache Sache. Vor allem, wenn 2 Personen absolut unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zusammenkommen. Es gibt immer schwierige Situationen, die natürlich zu Stress und Spannungen führen, die besonders gleichgeschlechtliche Partnerschaften auf die Probe stellen. Aber bevor wir in die aktuelle Problematik springen, Herr Nachtöf, wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie schwul sind? Zum letzten Mal. Ich bin nicht schwul. Sie sollten schon zu Ihrer Sexualität stehen, wenn Sie mit Ihrem Ehepartner eine Eheberatung besuchen, Herr Elidam. Ich bin mit dem da nicht verheiratet. All die Jahre, die wir zusammen sind. Und so dankst du es mir. Hör auf damit! Warum sitze ich hier eigentlich? Und warum sitzen die beiden da? Weil wir als Musterbeispiel einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ein gutes Beispiel für euch sein sollen. Ich bin in keiner Beziehung mit diesem wandelnden Eiszapfen. Jetzt beleidigst du mich auch noch vor den anderen Leuten. Und das letzte Mal warst du von meinem Zapfen absolut begeistert. Au, der war gut. High five, Arti. Nun, wenn Sie angeblich nicht an Herrn Minitil interessiert sind, wer war die letzte Person, für die Sie wirklich sexuelles Interesse entwickelt haben? Ihre Mutter einmal ausgenommen. Gottverdammter! My Shadow Song! Ich war scharf auf My Shadow Song! Zufrieden? Das klingt ein wenig nach Stockholm-Syndrom. Ich war scharf auf My Shadow Song! Zufrieden? Und das geht jetzt direkt auf YouTube. Du Mieser. Kannst du mir erklären, warum wir seit 4 Tagen hier herumsitzen, Spielchen spielen und nichts tun, anstatt, und ich zitiere dich hier, Arti, Alimania an ihren Eingeweiden von der Decke baumeln zu lassen und sich an ihrem Leiden ergötzen, während wir ihnen nicht erlauben zu sterben? Und wer zum Henker schleppt den untoten Kopf von Sigmund Freud in der Tasche herum? Der war mal Drummer in meiner Death-Metal-Band. Und dich in den Wahnsinn zu treiben, ist wesentlich lustiger. Außerdem kann die Alimania-Band eventuell einen Weg hier rausfinden. Teleportieren geht ja nicht. Wo er recht hat? Jetzt reicht's. Wenn ihr mich entschuldigt, ich gehe jetzt den Paladin umbringen. Hey, ihr Fehlturteltauben. Ihr werdet nicht raten, wer wieder da ist. Ich bin nicht... Hallo, ich bin's. Wunderbar. Dann lies vor. Illidan und Arthas besiegten die Helden innerhalb weniger Sekunden. Das war das Ende von Alimania. Das ist aber nicht das, was hier steht. Und was steht da? Während die beiden Pärchen in einer durch Vorhänge abgetrennten Ecke der Kammer weiter ihre Eheprobleme diskutieren, wir sind nicht verheiratet, sitzt Dimitri zusammen mit Ronny und Heidi neben dem Fallgitter, das in die Kammer hineinführt, in der Hoffnung, doch noch irgendwie einen Fluchtweg zu finden. Ich bin mit meinem Hochdeutsch am Ende. Ich hab alles versucht. Das heilige Licht hat mich verlassen. Ach, Ronny, jetzt nimm's doch nicht so schwer. Aber wenn das Dosenlicht doch recht hat. Dimitri? Hör nicht auf ihn, Ronny. Es ist nicht deine Schuld, dass wir das Fallgitter nicht aufbekommen. Aber das heilige Licht versagt nie. Es muss an mir liegen. Vielleicht sollte das heilige Licht mal seine Batterien wechseln. Aber wenn wir das Tor aufbekommen, können wir ihn mit seinem Gottesschild als Keil dazwischen schieben. Was machst du eigentlich? Außer dumme Sprüche. Und dein Ohr durch das Gitter zu halten. Baby, ich sag dir, ich höre da etwas. Und es kommt mir bekannt vor. Vermutlich ist es das Besetzzeichen in deiner Birne. Ronny, schau doch mal, wer da kommt. Der Onkel Barlow. Hallo Ronny. Na, wo liegt denn das Problem, alter Junge? Hallo Onkel Barlow. Seit 4 Tagen versuche ich mit Hilfe meines Hammers und des heiligen Lichts die Falltür aufzukriegen. Aber es klappt einfach nicht. Wir werden hier nie rauskommen. Alle Hoffnung ist verloren. Wenn wir allerdings einen heiligen Wagenheber hätten. Es reicht jetzt, Dimitri. Ich... Psst, es wird lauter. Ich höre auch etwas. Ach, Miraculi. Wenn auch du gekommen bist, um mich aufzuheitern, dann... Nein, hört doch. Es wird immer lauter. Horst, komm doch mal. Dieses Geräusch. Ich kenne das. Aber wo habe ich das letzte Mal gehört? Das klingt wie ein... Ich hab's gleich. Es liegt mir auf der Zunge. Das ist ein... Hey, warum geht ihr alle vom Tor weg? Unter einer scheppernden Explosion wird das Fallgitter in abertausende Teile zerrissen, als sich ein gewaltiges Ungetüm aus Eisen und Dampf in den Raum zwingt. Ich hab es geschafft. Das heilige Licht hat uns eine Dampflokomotive geschickt. Das muss einfach ein wenig... zeitversetzt funktioniert haben. Klingt ganz so, als wäre das heilige Licht von der Deutschen Bahn gesponsert. Hilfe! Und es gibt weitere Verspätungen aufgrund eines Personenschadens. Wer ist diesmal dann, Dimitri aufzukratzen? Ich hol den Handfeger. Und just in diesem Moment öffnet sich die Tür an der Seite der Lok. Entdecke die Möglichkeiten. Raul! Ingrid? Das gibt's doch gar nicht. Ach, sorry. Ich muss den Zug mal eben ausmachen, sonst versteht man mich ja nicht. Ich kann ihn hören. Ja, die haben endlich nach 4 Jahren alle Bugs aus dem Spiel gefixt. Naja, das wurde ja auch... Moment, 4 Jahre? Das würde erklären, warum Ingrid ein mir unbekanntes Set anhat. Seit 4 Jahren suchen wir euch. Wir haben jeden verdammten Dungeon nach euch durchkämmt. Hätte ja keiner ahnen können, dass ihr im einzigen Dungeon seid, der noch langweiliger ist als der Black Temple. Hey! Dadurch habe ich endlich alle Tiersets komplett. Sogar das olle Anki-Riding. Du hast alle Jägersets komplett? Nein, alle Sets. Kein Wunder, dass das 4 Jahre gedauert hat. Entdecke die Möglichkeiten. Moment mal, du willst uns sagen, dass während wir hier nur 4 Tage drin waren, draußen 4 Jahre vergangen sind? Ja, jede Sekunde, die wir hier verschwenden, vergeht draußen ein weiterer Tag. Also neben Dimitri kam es mir jedenfalls vor wie 4 Jahre. Paul, wieso steht denn der Mensch unter deinem Porträt? Die Klasse, die kippe doch gar nicht. Das alles klingt wie ein schlechter Traum. Nein, das ist mein SMS-Ton. Ihr habt da einen ziemlich coolen Film verpasst. was meine Klasse angeht, ich habe rerollt. Magier war mir irgendwann zu öde. Was machen wir denn jetzt, Raoul? Und was ist mit dieser Hoggle-Sache da? Holt mal einer die zwei Pärchen da aus der Eheberatung. Den Rest erzähle ich euch im Zug. Nicht so schnell. Elimania. Sowohl unsere Helden als auch die wiedergefundenen Freunde erstarren für einen Moment, als sich in der Mitte des Raumes der gewaltige Schädel eines Gnolls materialisiert. Hab schon Besseres gesehen. Mit Ausnahme von Miracoli. Glaubt ihr wirklich, ich würde mir von einem Zugbegleiter meinen großen Monolog nehmen lassen? Ich habe in den letzten 4 Jahren nicht die gesamte Defias-Bruderschaft zu einem Ninja-Clan ausgebildet und 3/4 von Azeroth überrannt, um mich kurz vor meinem Triumph dieser Genugtuung berauben zu lassen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird auch der Frozen Throne mir gehören. Wie sagte mein Onkel Tyrian noch auf seinem Sterbebett? Da denkst du, es könnte nicht schlechter werden. Und dann hat eine aufrechtgehende Hyäne mit Hilfe einer Zeitverzerrung und Ninja-Pandaren deinen Job geklaut. Und wir haben ihn damals alle für senil gehalten. Pandas in Ninja-Klamotten und mit Defias-Masken? Kinky! Solltest du nicht noch tot sein? Mönche können ressen. Ja, ihr seid wohl die neuen Schamanen, was? Das ist mein Job, den Dimitri zu retten. Retzende Paladine sind sowas von 2005. Ihr habt da so 2 bis 3 Addons verpasst, während ihr weg wart. Gibt es eine Panda-Bärenform? Bitte sagt mir, dass es keine Panda-Bärenform bei Level 80 gibt. Wissen wir nicht. Da niemand durch Hoggers Besetzung von Outland es auf Level 70 schafft, ist keiner stark genug, um auch nur den Streichelzoo in Northrend zu überleben. Hey, Illy! Sieht aus, als hätte ein Bettvorleger deine Hut übernommen. Also, nur um das klarzumachen, Blizzard hat von Kung Fu Panda... Diese Witze waren bereits 13 Sekunden nach Bekanntgabe des Add-ons alt. Verdammt! Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ihr mich so rüde unterbrochen habt... Ich hab ja kein Problem damit, wenn ein Charakter einen anderen Sprecher bekommt, aber kommt nur mir Hoggers Stimme bekannt vor? Klingt ein wenig nach Nikolai, wenn ich schon mal ein bisschen in die Zukunft gucken darf. Was kommt als nächstes? Hat Medivh bald auch noch eine andere Stimme? Ihr habt eh keine Chance. Schließlich seid ihr alle nur Level 60, während ich und meine Ninja-Armee bereits auf Level 90 angekommen sind. Also... Warum? Müssen Bösewichte immer ihre Pläne erklären? Da gibt es ein Achievement für. Verstehe. Keine weiteren Unterbrechungen. Jedenfalls, Stormwind ist die letzte Bastion der Allianz. Wir werden in 24 Stunden losschlagen und uns eure Hauptstadt holen. Sobald wir sie eingenommen haben, segeln wir von eurem schicken neuen Hafen Richtung Northrend. Und wenn ich einmal am Frozen Throne bin, wird dieser Lich King Rüstungsimitat dafür sorgen, dass mich jeder für den Lichtkönig hält und eine Armee aus Untoten wird unter meinem Kommando über Kalimdor herfallen. Und wer sollte dir das glauben? Um darauf hereinzufallen, müsste man schon alt, taub, fast blind und senil. Ach, fuck. In diesem Moment in der Frostkrone. Blumen. Anti-Aliasing. Trilineare Filterung. DirectX 11. Selbst Texturen. Alles Schnickschnack. ASCII-Zeichen hatten wir. Zu meiner Zeit musste man noch seine Fantasie anstrengen. Da war ein D ein großer Drache, ein Q ein Quicklinglord und alles, was man anfassen konnte, hätte verflucht sein können. Und war es meistens auch. Ach, Jungchen, ich hab dir nie erzählt, wie es mich freut, dass du in den letzten 4 Jahren ein so guter Zuhörer geworden bist. Und dein Kaffee ist auch besser geworden. Sollten wir ihm erzählen, dass er seit 4 Jahren mit dem Kaffeeautomaten redet? Nee, das würde ihn nur unnötig aufregen. Und zurück in Magteridons Kammer. Jups, wir sind am Arsch. Und wenn ihr so töricht seid zu denken, ihr würdet es noch rechtzeitig nach Stormwind schaffen. Dann lasst mich euch eins sagen. Versucht gar nicht erst, Magteridons Kammer zu verlassen. Draußen wartet bereits eine gigantische Armee auf euch, die euch ein für alle Mal erledigen wird. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr davon kommt, ohne euren großen Zauberer Medivh, werdet ihr keine Chancen haben, mich und meine Armee in Stormwind aufzuhalten. Und der größte Zauberer aller Zeiten liegt angekettet auf dem Dach meines Schiffes in den Deadmines, bewacht von 2 meiner stärksten Verbündeten. Und zwar... Wo sind sie hin? Ich war noch nicht fertig. Mann! Ist das unhöflich? Ich habe 2 Wochen an diesem Text herumgefeilt und jetzt das. Wie soll ich denn jetzt das Achievement kriegen? Während Hogger seinen großen Monolog hielt, haben sich unsere Helden aus der Höhle geschlichen und sehen sich eine Armee von Defias Ninja-Schergen gegenüber, welche das gesamte Dungeon umstellt haben und darauf warten, beim kleinsten Zeichen eines Ausbruchs loszuschlagen. Jetzt bloß keinen Lärm machen. Horst? Oh Gott, er muss niesen. Ronny, halt ihm die Nase zu. Nicht mir, du Idiot! Ist schon gut. Kennt ihr das? Man muss niesen, aber kriegt den Nieser einfach nicht raus. Anderes Thema. Wie kommen wir an dieser Armee vorbei? Bleib mal ganz locker, Puppe. Das wird doch total easy. Ich meine, wir haben Arthas und Illidan. Illidan und Arthas. An unserer Seite. Ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber wenn wir uns eine Armee stellen, haben wir normalerweise selbst eine Armee dabei. Ich zumindest. Illy hat dafür einfach eine Truppe von 1-Euro-Jobbern in Kostüm. Ha, war ja klar, dass der feine Herr Ex-Lischking kneift. Wie wäre es mit einem Ablenkungsmanöver? Irgendwas Großes und Lautes. Etwas, das am besten noch raucht und qualmt und alles andere übertönt, um die Armee wegzulocken. Gute Idee. Aber wo bekommen wir jetzt die Mutter von Horst her? Ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Was starrt ihr mich so an? Einige Minuten später auf den belagerten Stufen des dunklen Portals. Soldat, nehmen Sie mal das Fernglas und sagen Sie mir, was Sie da hinten sehen. Ich sehe einen Zug, der ohne irgendwelche Gleise zu benutzen, im Kreis fährt. Richtig. Und was noch? Arthas Menethil und Illidan Stormrage stehen auf dem Dach und zeigen uns ihre nackten Hintern. Und was schließen sie daraus? Dass auch Untote Hämorrhoiden bekommen können und dass das ein offensichtliches Ablenkungsmanöver ist. Korrekt. Wir müssen damit rechnen, dass der Rest von Elimania versucht, hier vorbeizuschleichen, um durch das Tor zu gelangen. Wir müssen die Augen aufhalten. Entschuldigung, Post. Ich soll hier 2 Jäger und einen Feral-Druiden abliefern. Ja, natürlich, gehen Sie nur. Jedenfalls, solange Sie glauben, dass wir abgelenkt sind, werden Sie... Lassen Sie uns durch. Ich und der Mönch sind Gynäkologen. Tut mir leid, gehen Sie durch. Wo war ich? Wird Elimania einen Durchbruch versuchen und... Guten Tag. Ich und die beiden Elfendamen kommen, um den Stromzähler abzulesen. Der Kasten ist links hinter den Regalen. Dankeschön. In jedem Fall müssen wir uns auf... Pizza für Jonas Wagner. Ja, natürlich, gehen Sie nur. Jedenfalls müssen wir damit rechnen, dass Sie hier in Verkleidung auftauchen und versuchen, mit einem ausgefeilten Plan an uns vorbeizukommen, Soldat. Wie zum Beispiel sich als Postboten, Gynäkologen, Stromableser oder Pizzaboten auszugeben? Ha, zum Beispiel. Gute Auffassungsgabe, Soldat. Ach, verdammt. Während der eine Teil unserer Helden sich in aller Eile zu den Todesminen begibt, schauen wir doch mal, wie es den Gefangenen dort ergeht. Nämlich Cliff, Medivh, Uhura und Pansky. Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. versuche ich wohl, euch diesmal festzuhalten, fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu. Nun gut, so mögt ihr walten, wie er aus dem Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der eurem Zug umwittert. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage und manche liebe Schatten steigen auf. Gleich einer alten, halb verklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf. Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage des Lebens labyrinthisch irren Lauf. Dann nimmt der Cheffe mein einzig Lebenslot, das so geliebte knallrote Gummiboot. Pansky, ich warne dich. Ich habe diesem Goethe-Quatsch nur zugestimmt, damit du nicht wieder anfängst, Schlager zu singen. Ach, kommen Sie, Chef. Sie müssen nur den Song ein bisschen auf sich einwirken lassen. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Und erst im Abendrot kommen wir nach Haus. Bindet mich los. Bindet mich los! Macht, dass es endlich aufhört! Mensch, Chef, ich hab Sie ja noch nie weinen sehen. Fangen Sie doch endlich mal an, die Lage ein wenig positiver zu sehen und singen Sie mit. Aber wenn Sie etwas gegen Gummiboote haben, wüsste ich noch etwas anderes, das rot ist. Bitte nicht! Ja, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ. Bitte, tötet mich wer, ihr dürft mich auch looten. Unsere Helden haben sich inzwischen tief in feindliches Gebiet vorgewagt und die Todesminen erreicht. Sie schleichen sich durch die Gänge und überraschenderweise stellt sich ihnen niemand von der Defias-Bruderschaft in den Weg. Nicht mal unser alter Freund mit dem Socken vorm Gesicht. Hört ihr das? Das klingt schrecklich. Das klingt so, als würde man eine quietschende Tür aus Fingernägeln über eine Schiefertafel ziehen. Als würde man den Geist eines wahnsinnig gefördernden Dämons foltern. Wie ein Crossover von FX Twin und Mickey Krause, der gewaltig schiefgelaufen ist. Kein Wunder, dass hier niemand mehr ist. Die müssen alle geflohen sein. Sag mal, Raul, du und Ingrid, seid ihr eigentlich? Yep, sind wir. Klein Frodo ist nun fast 3. Putziger Kerl. Er mag Züge, sagt aber sonst nicht viel. Kannst du mir vielleicht irgendwelche Tipps geben? Weil irgendwie, ich und Uschi, ich hab schon alles versucht. Ja, komm doch mal her. Du willst mich verarschen. Keine Frau ist so blöd. Wenn du mir nicht glaubst, dann lass es halt. Allerdings warte damit, bis wir an der Tür zur Schiffshülle vorbei sind. Da brauchen wir deine Hilfe. Warum das denn? 2 Minuten später. Ich hasse euch. Wenn ich hier wieder herauskomme, werde ich jeden einzelnen von euch Analherpes an den Hals hexen. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich jeden Abend 5 Kilo Spargel essen, damit ich euch am nächsten Morgen so richtig schön ins Müsli pissen kann. Und vorher rufe ich genommen die International an. Ja, da guckt ihr, was? Gnome haben auch Menschenrechte. Nicht, dass ich es nicht genießen würde, Dimitri wieder in die Kanone zu stopfen. Aber meint ihr wirklich, es ist schlau, uns wieder durch das Tor zu bomben? Hogger sprach von 2 seiner stärksten Verbündeten. Irgendwas riecht hier ziemlich verbrannt. Riecht doch das? Moment mal, ich kenne dieses Geräusch. Alle in Deckung! In letzter Sekunde schaffen es unsere Helden, an die Seite zu springen, als ein gewaltiger Feuerstrahl das Tor zerreißt und binnen Sekunden Holz und Metall in Asche verwandelt. Wer lacht da jetzt, hä? Diese Kanone ist wohl der sicherste Ort in dieser Höhle. Während sich Dimitri lautstark über seine Gefährten lustig macht, erscheint im Durchgang der eingeäscherten Tür ein gewaltiger Schädel. Gelbe Augen und ein glühendes Maul voller dolchgroßer Zähne werden eingerahmt von pechschwarzen Schuppen. Was ist da draußen los? Dimitri, bleib, wo du bist. Was denn? Ihr tut so, als wäre da draußen deswegen persönlich? Ja, ich bin es, Neltharion, der Zerstörer von Welten. die Geißel der Drachenschwärme. Eure Reise endet hier und jetzt, Elimania. Gnade! Gnade? Ihr erwartet Gnade von demjenigen, der die Erschaffung der Welt beobachtet hat und für ihren Untergang verantwortlich sein wird? Ihr erwartet Gnade von mir, dem mächtigsten aller Drachen. Ich bin der Grund, warum Königreiche und Völker aus euren Geschichtsbüchern verschwinden. Ich bin der unermessliche Schrecken, der die Helden des Guten und des Lichtes in den Wahnsinn treibt. Ich bin der, vor dem sich die Naturgewalten beugen. Meine Schwingen verdunkeln die Sonne. Mein Atem verwandelt Gebirge in Glas. Ich bin der Zerstörer der Ebenen. Und in allen Albträumen bin ich der Schrecken, der die Nacht durchzieht. Ich bin Deathwing. Duck. Deckung! Miracoli, könntest du bitte aufhören, den Vernichter der Welten zu verarschen? Das war's wert. Hört noch jemand dieses Zischen? Das kommt mir so bekannt vor. Seht eurem Ende entgegen, Elimania, denn nun werdet ihr meinen Atem das letzte Mal. Das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Das nenne ich mal einen Tiefsrot. Oh Gott, dieser Geschmack. Wie ranzige Klöten und Durchfall auf der Zunge. Ich... Gott, ich muss hier raus. Luft, frische Luft. Das war das zweitekelhafteste, was mir je im Leben passiert ist. Das zweitekelhafteste? Nein, ich will das gar nicht wissen. Brauchst du ein Handtuch? Ja, natürlich brauche ich ein Handtuch. Du, ich meine, das geht schon. Es ist besser, du kommst mir nicht zu nahe. Bitte was? Ja, das zwischen uns wird niemals etwas werden. Und es ist auch besser so. Denn ich bin nicht gut für dich. Es ist, als würde sich der Löwe in das Lämpchen verlieben. Und ich will dich nicht verletzen. Mein Herz würde es nicht überleben, wenn ich dir etwas antun würde. Ach, sag doch sowas nicht, Dimitri. Kann jemand mal zurückspulen? Ich glaube, wir haben gerade das Hörspiel gewechselt. Doch, ich bin ein Monster. Aber ich bereue es nicht, dich vor Deathwing gerettet zu haben. Auch wenn wir niemals auch nur Freunde sein werden. Dimitri, ich will dich jetzt. Oh Gott, so scharf war ich noch nie. Komm her, mein Wonneproppen. Drachenkotze hin oder her. Da hat gerade noch jemand das Bedürfnis, sich sein T-Shirt auszuziehen? Finger weg, Heiltussi. Er gehört mir. Du hast ihn gar nicht verdient. Das kannst du vergessen. Ich bin viel länger im Team Dimitri als du. Ich will auch die Möglichkeiten entdecken. Yes. Wir gehen dann schon mal weiter. Wir sehen uns oben. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Sprung, da auch Minderjährige hier zuhören, und ignorieren dieses Sodom und Gnomorra. Da unser Dimitri ein Kurzarbeiter ist, stoßen er und seine beiden Elfenkonkubinen nur wenige Minuten später wieder zum Rest der Gruppe. Auf dem Defias Endgegnerschiff werden sie bereits erwartet. Gut, da kommen unsere Liebessklavinnen und der Fruchtzwerg ja endlich. Na, glitzert er im Sonnenlicht? Wir wollen nicht darüber reden. Nicht jetzt, nicht später. Niemals. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay. Verstanden. Alles klar. Ja, ich werde schweigen. Die DVD wird 39,95 kosten, inklusive Bonusmaterial, und erscheint unter dem Titel Bis zum Erbrechen. Was ist das Bonusmaterial? Das ist der Teil, in dem Uschi und Heidi angewidert ihre Roben verbrennen. Und nur wenige Momente später erreicht die gesamte Truppe das Deck des Schiffes. Vorsicht, meine Freunde! Der neue Endboss der Todesminen steht hinter euch! Medivh, was ist mit deiner Stimme passiert? Beim Pokern verloren. Ich glaube immer noch, dass Pansky beschissen hat. Das kommt mir irgendwie schrecklich bekannt vor. Ihr seid in meine Falle getappt. Ich, Lord Abaddon, zukünftiger Herrscher der Welt und Endboss der Todesminen. Also so übergangsweise, bis das mit der Weltherrschaft anläuft. Wieso will hier eigentlich jeder die Weltherrschaft an sich reißen? Erst Arthas, dann Hogger, jetzt einer von Waititi. Lord Abaddon! Also in den Deadmines hätte ich jetzt eher Gronkh erwartet. Ja, schon richtig. Aber die größeren Gastrollen wurden nach der Anzahl der YouTube-Klicks vergeben. Also ist er offensichtlich Hogger geworden. Tch, von wegen. Der Arschloch, der. Naja, mochte Saraza eh immer lieber. Was ist eigentlich mit Cliff passiert? Der war so begeistert von meinem Gesang, dass er am Ende mitgemoscht hat. Eigentlich hat er seinen Kopf so lange gegen die Reling geschlagen, bis er K.O. gegangen ist. Was? Wo? Bin ich endlich tot? Oh Gott sei Dank seid ihr hier. Würdet ihr bitte einen Dolch in Pansky stecken und mich dann losmachen? Reihenfolge egal. Jo, warte, ich helf dir. Es reicht's aber. Man macht nicht vor dem Kampf die Gefangenen los. Was seid ihr denn bitte für Noobs? Ihr bekommt den Loot ja auch nicht vorher. Entschuldigung, Frau Cold Mirror. Lord Abaddon. Die haben beide die gleiche Frisur. So, ich fange jetzt mal an, sonst wird das hier ja eh nichts. 3, 2, 1, Encounter gestartet. So, ich spawne jetzt meine beiden Ads, die geilen Schwestern. Charlie, Sam, schnappt sie euch. Sie haben keine Chance, mein Imperator. Wird gemacht, Meister! Ihr habt nicht die Spur einer Chance. Wenn ich erst einmal mit euch fertig bin, werde ich eure Köpfe den anderen Defias zeigen und sie mit meinem Sieg so sehr beeindrucken, dass ich Hogger absetzen kann und die gesamte Organisation übernehme. Geiler Plan, nicht wahr? Oh, ein Achievement. Aber egal. Mädels, habt ihr sie schon... Mädels? Wenn du mich lässt, starker Mann, bring ich deine Welt zum Einstürzen. Lass es mir nicht die Bärbel hören, dann bist du ganz schnell ein Häufchen Asche. Mit der werde ich schon fertig. Ich werde dir jetzt dein Kettenhemd nur mit Hilfe meiner Zunge ausziehen. Guck mich nicht so vorwurfsvoll an, Löwenzahn. Ich pill auch nur einmal. Ich gucke nicht dich an, du Pfeife. Halt nicht mal etwas weiter nach rechts, sonst sehe ich nichts. Shari, was soll der Mist? Sam, übernimmst du das bitte? Sam? Das ist der größte Hammer, den ich je gesehen habe. Er ist wunderschön, nicht wahr? Ich poliere ihn jeden Tag zum Ruhm des heiligen Lichts. Oh, dann bist du bestimmt ein großer, starker Paladin, nicht wahr? Ja, ja. Möchtest du mit mir zum Morgengebet gehen? Nachmittags das heilige Licht verbreiten und dann die Welt von allem Bösen und Schlechten reinigen? Das wäre toll. Und danach können wir uns unter deinem Gottesschild gegenseitig Psalme vorlesen. Oh, Baby, du weißt, was mich anmacht. Oh, Ronny, lass mich deine Messdienerin sein. Hallo, jemand zu Hause? Könnt ihr bitte aufhören, mich zu ignorieren? Ich bin hier der Encounter, okay? Gewöhn dich dran, das machen die mit jedem. Oh, Horst, du hast auch Kettenunterhosen an? Oh, wie scharf mich das macht. Das sind die selbstgestrickten von meiner Mami. Mit einem Namensschild aus Bronze. Ach, verdammt, dieser Nisa will einfach nicht raus. Oh, Ronny. Und wenn wir die Schriften des Lichts rezitiert haben, dann schlafen wir in getrennten Betten. Ja, In zwei unterschiedlichen Räumen? Oh ja. Und um 10 Uhr muss das Licht ausgemacht werden. Wo warst du nur mein ganzes Leben lang? Dimitri, wie nennt sich dieser Fetisch? Manche Sachen sind selbst für mich zu pervers. Mir reicht es gleich. Echt, Leute, entweder wir machen das jetzt vernünftig oder ich gehe. Raul, mach uns los. Dann öffne ich uns ein Portal nach Stormwind. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Und wir können die Stadt gegen Hoggers wütende Angriffe verteidigen. Ja, Meister, ich eile. Na, Pansky, was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, dass man in circa 10 Sekunden sterben wird? Das wird nichts bringen, Chef. Wenn Sie mich niederstrecken, wird das knallrote Gummiboot mächtiger, als Sie es sich auch nur entfernt vorstellen können. So, alle frei. Ich danke dir, Raul. Lauft! Lauft durch das Portal! Dies ist unsere einzige Chance, die Hauptstadt noch zu retten. Du auch, Cliff. Wir haben keine Zeit, scharfe Gegenstände in Pansky zu stecken. Wir brauchen ihn vielleicht noch als menschlichen Schild. Glück gehabt, Pansky. Diese Sache ist noch nicht vorbei. Host, Ronny, kommt jetzt endlich. Warum? Es ist so schön hier. Ja, geh nicht. Du hast noch so viele Rüstungsteile an dir, die ich ausziehen muss. Oh, Ronny, lass uns in Keuschheit und Abstinenz zusammenleben. Hey, ist das ein großer Haufen Loot, der direkt hinter dem Portal liegt? Loot? Horst, nein! Ach, Männer. Aber Sam, du teilst doch bestimmt diesen Streiter des Lichts mit mir, oder? Ist das da ein Kätzchen, das sich in Stormwind auf einem Baum verirrt hat? Eine gute Tat. Für das Licht. Rechtschaffen? Blöde? Oh. Mädels, das war eine ganz schwache Vorstellung. Echt. Bin ich denn nur von Inkompetenz umgeben? Als ich sagte, ihr sollt sie euch schnappen, meinte ich nicht, dass ihr mit ihnen rummachen sollt. Wir sprechen nachher über eure Bestrafung. Und nun zack, ab ins Körbchen. Ja, Meister. Also gut, das hat nicht geklappt. Plan B. Weltherrschaft durch unterschwellige Botschaften in meinen YouTube-Videos. Dort erkennen die Leute wenigstens mein wahres Talent. Kann ich auch mit, Chef? Natürlich, 7. Du bist doch mein Lieblingsklon. Unterdessen sind unsere Helden in Stormwind angekommen. Aber irgendwie nicht so, wie sie es eigentlich geplant hatten. Sie landen kurz außerhalb der Stadtmauern in einem kleinen Wäldchen. Medivh, wieso stehen wir außerhalb von Stormwind? Was für ein Scheißportal war das denn? Das liegt bestimmt an der neuen Stimme. Leute, wenn das gehen würde, wäre Hogger doch bestimmt schon selbst durch Portale in die Stadt eingefallen. Es geht nicht, weil, die Sterne im Moment falsch stehen. Genau. Außerdem wäre da sonst ein gewaltiges Loch im Plot unserer Story. Ernsthaft? Ich habe in Folge 3 aufgegeben, über sowas Gedanken zu machen. Verdammte Axt, jetzt fängt meine Nase wieder an zu kribbeln. Miracoli, wie wäre es, wenn du in deine Katzenform gehst und in die Stadt schleichst und schaust, ob du drin irgendwo Hilfe auftreiben kannst? Heiße ich Grayson oder was? Tu es einfach. Warum macht Cliff das denn nicht? Ich bin Combat-Schurke. Ich schleiche nicht. Ich bin ja schon weg. Unser netter, wenn auch ein wenig vorlauter Druide schleicht sich heimlich an den vordersten Hogger-Truppen vorbei. In der Stadt angekommen hat er den rettenden Einfall. Dafür besucht er seinen alten Druidenlehrer in einer kleinen Hütte hinter der großen Burg in Stormwind. Ach, der feine Herr lässt sich auch mal wieder blicken. Was kann ich für dich tun? Meister, ich habe mich den ganzen langen Weg von... Ach, scheiß drauf. Captain Grasschulter, ich brauche deine Hilfe. Grasschultern sind so 2005. Cliff, was zur Hölle machst du denn hier? Pansky hat wieder angefangen zu singen. Das war ein besonders guter Motivator, um mal zu testen, ob ich wirklich schleichen kann. Also kannst du doch schleichen. Nicht wirklich, aber aus irgendeinem Grund hat mich jeder für einen Defias gehalten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, woran das wohl liegt. Ich habe aber herausgefunden, dass Hogger auf alles schießen lässt, was versucht, durch die Luft aus der Stadt zu entkommen. Das heißt, wenn wir es auf dem Luftweg machen, haben wir vermutlich nur einen Versuch. Braucht ihr vier noch länger? Ich habe doch ein Date mit Fräulein Maria Kron und dieser schicken Klosterfrau hier. Okay, hör zu, ich will nur die Flugform. Das Schicksal von Azeroth hängt davon ab. Ich will nicht die Bärenform, nicht die Otterform, nur die Flugform. Flap, flap, verstanden? Aber wie willst du denn ohne Bär die Flugform lernen? Das geht doch gar nicht. Ich habe aber für beides keine Zeit. Was? Willst du beides auf einmal lernen, oder wie? Oh, warte mal, ich habe da eine Idee. Wenig später an einer Seitenmauer vor der Stadt. Wir können direkt nach Stormwind rein. Mein Lehrmeister hat mir die Bären- und die Vogelform in einem beigebracht. Damit sollte ich euch alle auf einen Schlag in die Stadt bringen können. Und wie soll uns die Ohmeule da bitte weiterhelfen? Er hat mir nicht den Moonkin beigebracht. Sondern? Ha, ein Hubschrauber! Guck mal, die roten Blätter sitzen an der Nase. Nachdem unser Druide in seiner Bärenflugform alle in die Stadt gebracht hat, stehen unsere Helden nun auf den Mauern Stormwinds und versuchen, dem Angriff von Hoggers Armee standzuhalten. Dimitri, wäre es möglich, dass du damit aufhörst, deine nackten Hintern über die Mauer zu hängen? Hey, gönn mir doch mal die Freude. Hogger wollte uns jetzt so oft umbringen und wir haben es trotzdem bis hierher geschafft. Er soll genau wissen, was wir von ihm halten. Ungefähr 200 Meter von der Mauer entfernt. Diesen Hintern würde ich überall erkennen. Das ist Dimitri, die Demolition. Er war einer derjenigen, die mich zu dieser Eroberung getrieben haben. Diesen Arsch hat er früher durch mein Gesicht gezogen, wenn er meine Quest in Elwyn erledigt hat. Ich habe damals doch nur meinen Job gemacht und er hat das schamlos ausgenutzt. Das werde ich nie vergessen. Was soll der ganze Hass, Hogger? Warum das alles? Das habe ich bis jetzt noch nie gefragt. Damals, immer wenn ein Raid schief ging, immer wenn eine Truppe zu blöd war, um Ragnaros, Onyxia, Nefarian oder sonst wen zu legen, dann hieß es immer, hey, wie wäre es, wenn wir stattdessen ein Raid auf Hogger machen? Wollen sie uns allen nicht ausziehen und ihn mit den Fischen verprügeln, die wir geangelt haben? Das wäre doch eine wunderbare Stressbewältigung. Und das waren doch nur Worte. Da muss man drüber stehen. Das waren nicht nur Worte. Erst war es nur jeden Freitag, aber dann wurde das Raiden eine immer größere Sache. Schließlich passierte es 2 bis 3 Mal am Tag. Weißt du, wie erniedrigend das ist? Zumindest macht man in WoW kein Teabagging. 1.238.469 Mal und ein halb. Oh. Und sie werden dafür bezahlen. Nur im Hafen von Stormwind gibt es genug Schiffe, die mich und meine Armee nach Northrend bringen können. Oh, warte auf meinen Befehl, Deathwing. Dann lege alles in Schutt und Asche. Aber sei vorsichtig beim Hafen. Sie alle sollen mein Lied aus Eis und Feuer singen, während sie unter meinem Stiefel zerquetscht werden. Au. Dann solltest du dich beeilen. Der Winter naht. Hm? Was hat das damit zu tun? Na, der Winter naht. Winter is coming. Ach, egal. Erzähl weiter. Nicht mehr lange und meine Armee aus Untoten wird aus dem Norden über die Lebenden herfallen. Und selbst die Mauer wird dem Ansturm nicht standhalten. Welche Mauer? Da gibt's keine Mauer. Na, die Mauer. Gegen die weißen Wanderer. White Walker. Die Mauer, die von der Nachtwache gehalten wird. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Deathwing. Ach, wie dem auch sei. Bald wird Elimania das gleiche Schicksal erleiden wie jeder Game of Thrones Charakter und deutlicher vom Aussterben bedroht sein als die Familie Stark. Au. Weißt du was? Leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt die Stadt einäschern. Wieder auf der anderen Seite der Mauer. Hodor! Entschuldigung? Horst hat recht. Da kommt er. Geht in Deckung! Wir werden alle sterben. Was machen wir jetzt? Kein Grund, hysterisch zu werden. Schnell, beschiss die mit allen Gnomen, die wir haben. Vielleicht verschluckt er eine davon. Das funktioniert nur einmal pro Folge. Alle runter von der Mauer! Bringt euch in Sicherheit! Er kann die Stadt doch nicht dem Erdboden gleich machen. Dimitri, das ist nicht die Zeit für Helden. Wir können die Stadt nicht retten. Aber hier gibt es den einzigen Puff, in dem ich noch kein Hausverbot habe. Das ist eure letzte Chance. Verlasst die Mauer und bringt euch in Sicherheit. Flieht, ihr Narren. Nein, der fehlt die ganze XP für sich alleine. Kommst du jetzt oder was? Endlich ein würdiger Gegner. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers und Gebieter über die Flamme von Arnor. Du kannst nicht vorbei! Das dunkle Feuer wird dir nichts nützen, Flamme von Udun! Geh zurück in die Schatten! Du kannst nicht vorbei! Du kannst nicht vorbei! Stunden später werden die Straßen Stormwinds vom Stapfen schwerer Stiefel und dem Knistern der Flammen dominiert. Hoggers Truppen durchkämmen die in Trümmern liegende Stadt auf der Suche nach unseren Helden. Selbige müssen durch einen Spalt im Fenster eines unscheinbaren Häuschens mit ansehen, wie im Hafen eine gigantische Flotte in Richtung Northrend ablegt. Hey, was ist mit dem Kochlöffel da? Den haben wir noch nicht durchsucht. Ich bitte dich, niemand geht freiwillig in einen Kochlöffel, wenn die Straße runter ein Burger King steht. Nicht mal, um sich vor einer Armee zu verstecken. Ich denke, sie entdecken nicht die Möglichkeiten, dass wir hier drin sind. Wir haben verloren. Das heilige Licht hat versagt. Ach, Ronny, nimm's nicht so schwer. Wir haben immerhin unser Bestes gegeben. Und was machen wir jetzt? Hat jemand sehen können, was mit Medivh passiert ist? Das Letzte, was ich sah, war, wie eine schwarze Klaue ihn von der Stadtmauer riss. Verdammt, den Fuffi sehe ich nie wieder. Dann haben wir verloren. Hogger nimmt wahrscheinlich in diesem Moment Frostkrone ein und macht sich selbst zum Lich King. Tausende Untote werden Azeroth überrennen und die blöde Hyäne wird tatsächlich zum Herrscher der Welt. Verdammt nochmal, das macht mich wahnsinnig. Dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die wir tun können. Was denn, Chef? Pansky, du hast keine Vorstellung davon, was ich alles mit diesem Plastiklöffel und der Friteuse da drüben anstellen kann. Kann ich Onion Rings dazu haben? Wartet! Wartet! Letzte Worte! Letzte Worte! Du hast 10 Sekunden. Wollt ihr jetzt wirklich aufgeben? Ich meine jetzt? Hat Papst Benedikt einfach so hingeschmissen? Hat Gollum einfach so aufgegeben oder ist die FDP jemals an der 5%-Hürde gescheitert? Ist die CDU jemals aus dem Ausstieg ausgestiegen? Nein! Hat Walter White einfach so aufgegeben? Nein, verdammt! Er hat den verdammt besten Stoff aller Zeiten gekocht. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in euren Betten liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen, von heute bis zu jenem Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen? Ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Yeah! Crystal Meth für alle. Ich hab plötzlich den Drang, mich blau anzumalen und mir einen Rock anzuziehen. Ach kommt, Leute. Darauf fallt ihr doch nicht wirklich rein, oder? Ich überlege gerade. Hatten wir den nicht schon mal? Das bringt doch alles nix. Es ist aus und vorbei. Ich kaufe mir jetzt Minecraft und baue mir meine eigene kleine Stadt mit einem Freudenhaus. So darfst du nicht denken, Dimitri. Wir können hier nicht einfach aufgeben und unser Suchtspiel wechseln. Wir müssen uns gegen die Dinge stellen, die unsere Existenz hier bedrohen. Was ist, wenn du in die Lava fällst und deine verzauberte Diamantspitzhacke verlierst? Gibst du dann auch einfach auf? Ich sage euch, die Lösung aller Probleme kommt uns auf dem Rücken eines Drachen entgegengeflogen. Was soll der Quatsch denn nun bedeuten? Das meine ich wörtlich. Da hinten kommt Medivh an, der auf Deathwings Rücken reitet. Als würde ich dir das glauben. Was zur Hölle? Ich bin Medivh der Weiße. Und ich kehre zurück zu euch am Wendepunkt der Gezeiten. Eine Etappe eurer Reise ist vorüber. Nun folgt die nächste. Krieg ist über Azeroth gekommen. Wir müssen nach Northrend reiten, so geschwind wir können. Medivh? Und er hat sogar eine weiße Robe und einen neuen Zauberstab gelootet. Er hat tatsächlich die ganzen XP allein bekommen. Was ist denn passiert, Meister? Vom tiefsten Verlies bis zum höchsten Gipfel kämpfte ich gegen Neltharion, den Drachenaspekt. Bis ich zuletzt meinen Feind niederwarf und seine Hülle gegen die Mauern von Stormwind schmetterte. Dann umfing mich Dunkelheit. Und ich irrte umher, ohne Gedanken und Zeitgefühl. Über mir zogen die Sterne dahin und jeder Tag war so lang wie ein Lebensalter auf der Erde. Doch es war nicht das Ende, denn Leben rührte sich wieder in mir. Ich wurde zurückgeschickt, bis meine Aufgabe erfüllt ist. Deswegen erwartete mich bereits und am Ende entschlossen wir uns, uralte Tradition aufleben zu lassen, die Helden des Lichts und der Dunkelheit zu rekrutieren und in unserem Namen auf dem Schlachtfeld antreten zu lassen. Und schlussendlich behielt mein überlegener Verstand die Oberhand. Das, was bin du, Windu-Noob? Aber was nehme ich, Idiot, auch Heimerdinger? Heimerdinger! Selbst schuld, wenn du nicht auf die Top-Lane achtest. Nun, meine Helden, Neltharions Rücken ist breit genug, um uns alle nach Northrend zu bringen. Vielleicht gelingt es uns noch, Hogger aufzuhalten. Was sagt ihr? Ich sage, dass Uschi, Horst und Raul mir je 200 Gold schulden. Her mit der Kohle! Sie auch, Chef. Wettschulden sind Ehrenschulden. Gott, wie ich es hasse. Jedes Mal, wenn ich dich nicht umbringe, bereue ich es. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er wirklich ein 1:1 Ripper vom Herr der Ringe macht. Sekunde mal. Soll das heißen, dass Höcker die ganze Zeit auf deinem Rücken nach Nerfrend hätte kommen können? Was weiß ich? Habt ihr nicht irgendeinen Ring, den ihr in einen Vulkan schmeißen müsst oder sowas? Ja, mein Ehering. Wir sind nicht verheiratet. Noch nicht. Hey, Roy, Sigi, wusstet ihr, dass ich auch für das Ehegattensplitting bin? Wirklich? Ja, ich meine, welcher Mann will nur mit einer Ehebitch auskommen? Ehegattensplitting ist da die Lösung. Das ist nicht das, was Ehegattensplitting bedeutet. Wirklich? Dann brauche ich doch eine Axt. So, alle aufsteigen. Die Reise geht nach Northrend. Ich wollte schon immer mal auf einen Drachen fliegen. Flugmounts, dass ich das noch erleben darf. Ich will mich wie Thor, nur ohne Blitze. Ich hab Flugangst. Du solltest eher Fallangst haben, Pansky. Hey, Deathwing, hast du einen Zahn übrig, aus dem ich mir einen neuen Dolch basteln kann? Nee, das ist so total 2004. Okay, dann bring ich Pansky um, falls du mir keinen deiner Zähne gibst. Ernsthaft, Chef? Ernsthaft? Ist das der Typ, der in den Dead Mines die ganze Zeit Schlager gesungen hat? Wenn du den umbringst, bekommst du gleich 2 Zähne von mir. Na, wenn das so ist, Pansky, komm mal näher. Cliff, lass das. Wir brauchen Pansky noch. Für was? Psychologische Kriegsführung. Und wenn sie mich umbringen, Chef, werde ich sie als Geist heimsuchen und ihnen die Diskografie von Jürgen Drews vorsingen. Festhalten! Es geht los! Nächster Halt! Frostkrone! Und so fliegen unsere Helden auf Deathwings Rücken über das große Meer. Was zur Hölle ist der Maelstrom? Was macht ihr hier? Ich will nicht darüber reden. Richtung Northrend, um Hogger davon abzuhalten, der neue Lich King zu werden. In Frostkrone angekommen, treffen sie auf 2 alte Bekannte, die innerhalb eines Kreises aus niedergestreckten Defiles stehen. Was geht? Wie seid ihr hierher gekommen? Geheime Elfentechnologie. Und warum steht ihr hier wie bestellt und nicht abgeholt? Ja, das ist lustig. Anscheinend hat jemand Cactus hat endlich mal gesagt, dass ich nicht mehr im Haus bin. Daraufhin hat Bolvar nun die Geschäfte in meiner Abwesenheit übernommen. Das erklärt aber immer noch nicht, warum ihr noch nicht drin seid. Und Hogger hat den Schlüssel unter der Fußmatte gefunden. Haha! Zumindest hab ich keine Kellertür offen stehen, durch die jeder bei mir ein- und ausgehen kann. Eine offene Kellertür wäre jetzt aber verdammt praktisch. Warum fliegt ihr nicht einfach hoch? Würden wir. Aber der werte Herr Dämonenelf ist sich zu fein dafür. Wie ich bereits sagte, diese Flügel sind weniger zum Fliegen gedacht, sondern mehr ein modisches Statement. Nichts, was jemand in eingefrorenen Lumpen verstehen würde. Küsst euch endlich! Ha, das hätte ich wohl gerne. Dann kommt mit uns. Verlasst die dunklen Wege, auf denen ihr wandert, und helft uns, die Welt zu retten. Wir brauchen jede Hilfe in diesem Kampf, um Leben und Tod, für das Licht, für die Gerechtigkeit. Moment, sagtet ihr Leben und Tod? Ja, Hogger wird bereits mächtiger sein, als wir uns das in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Nur die wenigsten werden es schaffen, wenn überhaupt jemand lebend zurückkehrt. Sag mal, Illy. Findest du nicht auch, dass wir darauf aufpassen sollten, dass niemand Elimine an den Rücken fällt, währenddem sie sich heldenhaft opfern? Absolut. Ich meine, irgendwer muss ja darauf achten, ob hier spontan der Sommer ausbricht und dann alles anfängt zu schmelzen. Genau. Wir bleiben hier und überlassen euch die ganzen XP. Schisshasen. So, nähern wir uns dem Ende und kommen wir zum großen Showdown. Unsere Helden haben mittlerweile die Spitze des Frozen Thrones erreicht und treffen oben einen ziemlich niedergeschlagenen Bolvar Fordragon. Es ist viel zu windig hier oben. Ich muss wieder runter. Steigt ab. Schaut mal, da vorne! Hey, Leute! Hochlord, was ist mit euch? Braucht ihr ein Göttesschild und einen Ruhestein? Es ist zu spät, tapferer Paladin. Er hat gesiegt. Alter, wie geil! Ein sprechendes Brathähnchen! Lord Fordragon, was ist passiert? Es war alles so perfekt. Die T-Shirts und Spielzeugfiguren waren schon bestellt. Die haben mit mir geplant. Endboss Warcraft 4, haben sie gesagt. Der neue Lich King. Endlich hätte mein Charakter die Aufmerksamkeit bekommen, die ihm zusteht. Wer ist denn der Grillanzünder eigentlich? Es war alles so perfekt. Neuer Job, wunderbare Altersvorsorgung. Alles, was ich tun musste, war auf einem etwas kalten Stuhl an der frischen Luft zu sitzen und in die Ferne zu starren, als würde man ein Ei ausbrüten. Sire, ihr wart doch der Lich King. Wie hat Hogger euch besiegen können? Ich meine, ich sehe seine Armee hier nicht. Er ist offensichtlich allein gekommen. Dieser Schurke! Er hat einen furchtbaren Plan geschmiedet und mich an meiner einzigen Schwachstelle getroffen. Was hat er getan? Hat er euch... mit einem Shadowstep angegriffen? Mit einem Fluch belegt? Angecharged? Übers Knie gelegt? Mit Schlagern in den Wahnsinn getrieben? Nein, viel schlimmer. Er hat sich von hinten an mich rangeschlichen. Ja? Hat seinen Dolch rausgeholt. Red weiter. Seinen anderen Dolch rausgeholt. Und dann... ja? Hat er beide weggelegt und mir einfach meinen Helm abgenommen. Wie bitte? Naja, als Lich King friert man hier oben relativ schnell an dem beschissenen Thron fest. Ich habe die verdammte Hyäne relativ schnell bemerkt, aber bis der Helm ab war, konnte ich gerade mal 4 Zehen meines rechten Beines bewegen. Den nächsten Thron bestelle ich mir bei IKEA, das sage ich euch. Ingrid? Soll ich irgendwas Bestimmtes sagen? Gut, Leute, dann scheiß drauf und ran an den Speck. Bitte, bevor ihr gegen Hogger kämpft, bringt mich erst hier herunter. Es muss immer einen Lich King geben, sonst werden die Toten auch ohne Hogger Azeroth überrennen. Natürlich, ich helfe euch. Vorsichtig, junger Paladin. Was du nicht weißt, ist, dass ich... halt! Nicht über den Rand! Ich kann nicht... Ronny, was zum Henker sollte das denn? Ach, keine Sorge. Hochlord Fordragon hat mir damals persönlich das Gottesschild beigebracht. Den macht man kurz vorm Aufschlag an und dann passiert einem nichts. Ich glaube nicht, dass er noch ein Paladin ist, Ronny. Ach, so ein Unsinn. Jede Sekunde wird er rufen, dass er unten sicher... Ja, kein Gottesschild. Oh, hey Billy, schau mal, Abendessen. Was hat er denn getroppt? Heidi! Ja, man wird doch mal fragen dürfen. Wingardium Leviosa. Hey, was soll das? Warum ist mir so kalt? Ich dachte, ich komm mal rüber, bevor ich am Thron festfriere. Er hat Heidi in einem Eisblock eingefroren. Siggi, auf ihn mit Gebrüll! Ach, Bulli ist so 2001. Immer cool bleiben. Ja. So kalt. Los, Horst, charge ihn an und tank ihn. Es geht los. Ich kann nicht. Meine Nase juckt. Wieder. Dann halt ich. Was? Warum geht das nicht? Ich stehe direkt hinter dir. Warten Sie, Chef. Ich helfe Ihnen. Ich... Und noch zwei für die Sammlung. Du hättest mich damals nicht im Elvin verrotten lassen sollen, Van Cleef. Horst! Du musst ihn tanken! Ich will ja, aber ich kann nicht. Probieren wir es ohne ihn? So ein Encounter ohne Tank? Das ist unmöglich. So, als nächstes der Trottel und der Gnom. Ich? Warum ich? Es sind doch so viele andere. Ah! Ich werde euch alle auf den Gästeklos von Frostkrone als moderne Kunst aufstellen. So, dann der Mensch und seine Frau. Entdecke die Möglichkeit. Jetzt die beiden Elfen. Das ist sowas von Spin to Win. Horst, das ist unsere letzte Chance. Geh verflucht doch mal an den Mob! Ich kann... nicht! Dann halt ich. Ich, Medivh, der größte Zauberer aller Zeiten, warne dich. Ich bin... eingefroren. Was für ein Arschloch! Wie nennst du mich? Nun, ich muss euch nicht in ewiges Eis einfrieren, wenn ihr nicht wollt. Deathcoil! Nein! Gottes Schild für Horst! Ach, der Paladin will auch etwas Tod für sich. Na, dann komm her! In einem gewaltigen Satz springt Hogger auf Ronny zu. Waffen treffen funkensprühend in der Luft aufeinander. Doch ohne ein weiteres Gottesschild... Ronny, nein! Das war überraschend, befriedigend. Ich glaube, anstatt euch auszustellen, werde ich euch zu Eiswürfeln schneiden. Da musst du erstmal an mir vorbei. Du? Glaubst du wirklich, dass du alleine mich aufhalten kannst? Ich, der alles orchestriert hat. Ich, der all diese Prophezeiungen geschrieben hat, damit ihr nach meiner Pfeife tanzt. Es ist aus, Horst. Du kannst mich nicht aufhalten. Du kannst dich ja noch nicht einmal richtig auf den Beinen halten. Es gibt nur eine wahre Prophezeiung und die habe ich vernichtet. Doch Hogger wollte es nicht glauben. Glauben, dass er überhaupt existiert. Und als die Wahrheit endlich ans Licht kommt, brennt sie lichterloh. Denn es gibt einen, den Hogger fürchtet. In seiner Sprache heißt er Horst Akin, Dragonhorst. Nein, nicht der Helm. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Horst, wenn er den Helm nicht aufhat, ist er nichts weiter als ein Gnoll. Ein Level 90 Gnoll. Herr Level 60 Krieger. Du hast keine Chance. Du kämpfst wie eine Kuh. Ach ja? Ja, und du bist nur in einer Sache besser als ich. Und was fehlt es? Sterben. Horst, du hältst das nicht lange durch. Hör mir zu. Obi-Wan, bist du das? Komm ich in den Himmel? Du erinnerst dich, dass dein Schwert sprechen kann? Ja. Horst, es gibt eine Sache, die du noch tun kannst, um das hier zu gewinnen. Was denn? Ich hab kein Pickup, hab keine Heile, keine Damage-Stile. Du musst das tun, was Gamer seit Jahrzehnten tun, wenn sie einem Bösen gegenüberstehen, das so mächtig für sie ist. Das Einzige, was in einer aussichtslosen Situation zum Sieg führt. Ein Stoßgebet an die Götter? Sich selbst opfern? Nein, cheaten. Ah, ich glaube, ich verstehe. Führen wir das zu Ende. Deathgrip. Und, Moment mal. Wo ist er hin? Speedhead! Was? Wo ist er? Das kann nicht sein. Halt, ich... Du cheatest beim großen finalen Endkampf. Dann friere ich dich halt mit der ganzen Arena hier ein. Geld! Speedhack, bah! Und du hast gehofft, dass dich das rettet. Nicht der Speedhack. Was dann? Warte ab. Er sollte jede Sekunde hier sein. Horst, Horst, Horst, Horst. Ein Speedhack und das nach all den Jahren. Ich wusste doch, dass es gut war, deinen Account zu überwachen. Wie oft habt ihr den Server zum Einstürzen gebracht mit euren ganzen Fanboys? Wie oft habt ihr öffentlich gegen uns geschimpft? Und jedes Mal seid ihr unserem Banhammer irgendwie entwischt. Und ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung, hm? Wie du siehst, ein Fehltritt von dir und ich bin sofort da, wie versprochen. Guten Tag, Herr Game Master. Guten Tag? Das ist alles? Kein Versuch, sich aus der Sache rauszumogeln? Kein doofer Spruch? Keine Erpressungsversuche? Kein Fanboys auf uns hetzen? Wie habe ich diesen Tag herbeigesehnt? Jetzt endlich, nach all den Jahren, werde ich deinen Arsch bannen und... Machen Sie mal, Herr Game Master. Ich hab's verdient. Aber schauen Sie vorher noch mal kurz nach links. Oh, hallo, Hogger. Hallo? Wo war ich? Ah ja, ein winziger Tastendruck für mich, aber ein großer Tag für ganz Blizz... Hogger, warum stehst du nicht in Albin? Da wollte ich auch hin. Ich bin sofort weg. Tschüssikowski. Hier geblieben, Freundchen. Lass mich doch mal eben das Fehlerlog für diesen Server raussuchen. Deathwing in den Deadmines. Defias Pandas sind ganz Azeroth. Der ganze Server ist im Arsch. Oh. Server Reboot in 10 Sekunden. Wichtiges Update sollte 90% aller Fehler fixen. Wenig später im Elven Forest. Leute, irgendwo muss dieser Hogger sein. Laut der Quest müssen wir ihn töten und seine Tatze da hinten beim Turm abgeben. Schaut, da hinten steht er. Auf ihn mit Gebrüll. Leeward! Was? Wieso stehe ich etwa wieder im Elven Forest? Zur selben Zeit in Northshire Abbey. Wenn ich mich mal kurz vorstellen darf, ich bin der Horst. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Miracoli, aber das bedeutet nicht, dass ich was für dich kochen werde. Hallo, Freunde. Mein Name ist Atinuviel Ilaven Turo Amandil Sinatar Fenviel. Ich bin eine Priesterin und ich würde gerne in einer Gruppe mit euch leveln. Ich und mein Freund Raul hier wären auch gern dabei. Wir sind Hexenmeister und Magier und wir machen ordentlich Damage, das sage ich euch. Hey, ihr da, wollt ihr in meine Gilde? Nicht? Okay, was ist mit dir? Willst du in meine Gilde? Auch nicht? Okay, aber du hast doch sicher noch keine Gilde, oder? Eine Gilde nicht, aber die Defias-Bruderschaft. Moment mal, sind Sie nicht Edwin van Cleef, der Endboss der Todesminen? Psst, nicht so laut. Der Server ist frisch aufgesetzt worden. Hier ist noch keiner über Level 10. Daher habe ich mir gedacht, ich schaue den Leuten ein wenig beim Leveln zu. Brauchen Sie noch einen Assistenten? Ich hätte da einige tolle Ideen, wie wir Ihre Instanz noch ein wenig attraktiver machen könnten. Okay, du machst einen netten und kompetenten Eindruck. Ich denke, ich werde dir mal eine Chance geben. Seltsam. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Und das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Psst. Horst, hey, hierher. Oh, Herr Game Master, Sie sind's. Danke nochmal für die Hilfe, Horst. Ohne euch alle hätte ich ja vermutlich meinen Job verloren. Naja, wir hatten ja beide was davon. Erinnern sich die anderen an gar nichts? Und wo ist Ronny? Nein, es ist ein neuer Tag und ein neuer Morgen. Nur du und Hogger und ein paar andere NPCs können sich an das Geschehen erinnern. Und Ronny, ja, so der Reset war nicht hundertprozentig. Aber mach dir da mal keine Sorgen, den finde ich auch noch. Oh. Naja, danke, Herr Game Master. Ich werde da mal weiterleveln. Wir müssen uns dranhalten. Ich will so schnell wie möglich die Hogger-Quest machen. Und wieder. Und so endet unsere Geschichte da, wo sie angefangen hat. Im beschaulichen Northshire an einem neuen Tag. Danke, dass ihr alle bis zum Ende zugehört habt. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder. An einem anderen Tag, in einem anderen Spiel. Möge die Macht mit euch sein, liebe Elimaniacs. Lebt lang und in Frieden. Winke, winke. Tja, jetzt sind wir zwei Add-ons weiter, Jungchen. Ich hab dir gesagt, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, an dem du auch nur noch altes Eisen bist. Und da ist er. Jetzt sind auch wir nur noch ein Zwischenstopp zum Endgame-Content. Untote sind halt so 2009. Ach, Kel, du kennst mich doch. Ich habe schon einen Plan. Ich glaub nicht, dass du diesen Kadaver hier einen Plan nennen kannst, Jungchen. Oh, doch. Lord Damage! Ja, mein Parteivorsitzender. Erhebt euch! Mein Hammer! Wo ist mein Hammer? Ich befürchte, in eurem Zorn habt ihr ihn zerbrochen. Nein! So tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen sind sie zu Haus. Gummibär, hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibär. Wer ist denn der Grill an Grill? Gute Idee. Aber wo bekommen wir jetzt Horsts Mutter? Ja. Das mache ich besser, wenn niemand schläft. Und seine Hülle gegen die Mauern von Stormwind schmetterte. Dann umfing mich Dunkelheit. Und ich... Fußruder! Fußruder! So eine Scheiße, Mann, Skyrim. Wer denkt sich solche Texte aus? Oh, wait. Hey, Deathwing. Hast du einen Zahn übrig, aus dem ich mir einen neuen... Warum müssen die Böse immer dieses scheiß Pusten ins Mikro? Hallo, böse... Bösewichte. Verdammte Scheiße, Mann. Wozu habe ich eigentlich so einen Popschutz, Hurenkerl? Ich würde sagen, du kannst jetzt einfach mal an der Stange und sprichst dabei. Hallo. Ich bin Nick. Ich weiß nicht, was ich hier mit dieser Stange tue, aber anscheinend soll ich es tun. Yay! Ich sollte vielleicht das Ding nicht greifen. Das klang falsch. Es klang einfach nur falsch. Ich tanze an der Stange und greife das Ding. Yay! Ich höre auch etwa. Ich höre auch, ja, so muss ich schon sein, genau. Figo Pups, du bist der geilste Kater auf der Welt. Leider miaust du mir ständig in meine Aufnahmen rein. Das nehme ich dir ziemlich krumm. Dimitri, ich will dich jetzt, oh Gott. So scharf war ich noch nie. Komm her, mein Scheiße, das ist ein Kacksatz.